die reinliche Scheidung des Berufsmusikers vom Nebenberufler und Dilettanten wird dazu beitragen, den jetzt noch schwer um ihre Existenz ringenden Kollegen bessere Verdienstmöglichkeiten zu geben. Und seid ihr wieder in Brot und Arbeit, so wird eure Liebe zur Musik wieder stärker erwachen und eure Leistungen steigern. Die deutsche Musik ist auf der ganzen Welt angesehen und verbindet alle Kulturvölker. In einem Gedicht heißt es, der Sänger soll mit dem König gehen. Für uns Musiker im Dritten Reich heißt es jetzt aber, jeder Künstler soll mit Adolf Hitler gehen, denn er ist jetzt der Schildträger für die deutsche Kunst. Ein Volk, ein Wille, ein Führer, Adolf Hitler.